Am 11. Dezember gab es im Kim Il-sung-Stadion in Pyongyang das Finale des Fußballturniers der Mitarbeiter der Ministerien und zentralen Institutionen. Cha Ryong-hae und weitere führende Kader des ZK der Partei der Arbeit Koreas, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, der Ministerien und der zentralen Institutionen, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten sowie die Studenten in der Stadt Pyongyang sahen sich das Spiel an. Das Turnier, an dem über 100 Mannschaften teilnahmen, fand durch Ausscheidungsspiele statt. Im Finale besiegte die Mannschaft des koreanischen Zentralen Rundfunkkomitees die 11 des staatlichen Plankomitees mit 5:0. Nach dem Spiel wurde die Rangordnung des Fußballturniers bekannt gegeben und gab es dann die Preisverleihung.